Der Einweihung der SS ging eine theoretische Gestaltung voraus, die wir bereits bei Otto Rahn, Alfred Rosenberg und den exoterischen Darstellern des nationalsozialistischen Rassismus kennenlernten, diese in den vorangegangenen Seiten und in dem Buch Das Goldene Band darlegend. Auch Hörwiger mit seiner Eiszeitkosmogonie hat bei den Vorbereitungen der Einzuweihenden mitgearbeitet. Das Zodiakallicht, das Eis der Milchstraße, die Monde, die auf die Erde stürzen. 5 Monde sind bereits herabgefallen, schreckliche Katastrophen auslösend. Auch der jetzige Mond wird eines Tages von unserem Planeten aufgesaugt werden, wenn die Erde nicht vorher durch die Atomwaffen zerstört wird. Das Eis, ein Feind des Sonnenfeuers, wird in einer unaufhörlichen Bombardierung auf den Stern projiziert, diesem am Ende als Erneuerer seiner Energie dienend, als die Quelle derselben. Hitler glaubte, dass sein eigenes Feuer genügen würde, um das Eis der Steppen und das am Nordpol Hyperborea bedeckt schmelzen zu können. Der Zusammenprall der Gegensätzlichen sollte ihn unsterblich machen. Das Feuer des schwindelerregenden Kreises der Swastika Levogira und das seines Blitzkrieges sollten das feindliche Eis besiegen. Das Zeitalter der Riesen würde in dem Maße wiederkehren, wie der Mond sich der Erde immer mehr nähert, seine Schwerkraft neutralisierend. Hiervon hatte der englische Orden des Golden Dawn auch Kenntnisse. Unter seinem Einfluss schrieb Bulwer Lytton sein letztes Buch »Die Rasse, die uns zerstören wird«. Er bezog sich auf eine Zivilisation von Amazonen, die die innere hohle Erde bewohnt, ausgestattet mit großer Macht. Ein Großvater Darwins und auch Jules Verne haben über die hohle Erde geschrieben. Rudolf Hess richtete seinen mythischen Flug nach Schottland in das Gebiet des Herzogs von Hamilton, Mitglied des Golden Dawn, wie es heißt. Dieses ganze Unternehmen war sorgfältig vorbereitet worden durch vorangegangene Kontaktaufnahme mit dem ehemaligen König Eduard VII., der zu der Zeit in Frankreich lebte, ohne dort von irgendjemandem behelligt zu werden. Hitlers Sympathie für England kennen wir ja. Er hat die Zerstörung des britischen Expeditionskorps in Dünkirchen verhindert. Sein kriegerischer Feldzug war esoterisch, wir wiederholen es. Zwischen dem ehemaligen König Eduard VII. Und seinem Bruder König Georg mögen Botschaften ausgetauscht worden sein. Und letzterer wird die Mission von Rudolf Hess gebilligt und gutgeheißen haben. Auch Haushofer und dessen Sohn, der Staatsbeamter im Außenministerium Deutschlands war, haben dabei mitgewirkt. Doch der Sohn Haushofers war Halbjude seitens seiner Mutter. Somit haben die Juden auch Kenntnis des Unternehmens erhalten. Die britische Luftwaffe hat den einsamen Flug jenes Messerschmitt-Flugzeuges nach Schottland nicht behindert. Sie war benachrichtigt worden. Der Plan und die Abmachungen wurden zu einer weiteren Falle der Anglo-Juden. Sie haben die Mission in ihren sichtbaren Erfolgen zum Scheitern verurteilt. Churchill, das unheilvolle Männlein, ordnete die sofortige Gefangennahme von Rudolf Hess im Londoner Turm an. Er sollte niemals Zutritt zum König und seinen Räten erhalten, unter denen er fähige Hyperborea zu finden hoffte, die Verständnis für das Unternehmen Thule und das des Duobus Imperium hätten. Und was geschah mit dem Herzog von Hamilton, jenem Mitglied des Golden Dawn? Genau wie John Dee und viele andere, deren Namen unbekannt sind, wird Rudolf Hess das geeignete Opfer, auf das sich die höllischen Strahlen Jehovas und seiner Anhänger auf Erden abladen können. Wie den genialen Engländer des 16. Jahrhunderts und den Kaiser Rudolf II. Wird man ihn mit Drogen und Giften behandeln, um seine Persönlichkeit zu zerstören. Die Juden haben geglaubt, einen großartigen Triumph schwarzer Magie errungen zu haben. Eine Antenne, die es ihnen ermöglichen würde, die esoterischen und geistigen Bewegungen des Führers, der Thule-Gesellschaft und des Schwarzen Ordens des esoterischen Hitlerismus, der Totenkopf-SS in Wewelsburg, verfolgen zu können. Sie meinten, der Gefangene sei auf telepathische Weise mit ihnen allen verbunden, besonders mit Hitler, und sie würden versuchen, diese Botschaften zu beeinflussen, sie durch andere, von ihnen vorbereitete, austauschend. Die Hypnose auf Entfernung. Dies alles hatte natürlich keinen Erfolg. Im Gegenteil. Das Dasein von Rudolf Hess im Gefängnis ist für den esoterischen Hitlerismus auch notwendig. Es ist besonders wichtig, dass er am Leben bleibt, weil er ein offenbarendes Symbol für die abgrundtiefe Bosheit des Feindes ist. Und wenn er verschwinden sollte, wird etwas sehr Ernstes geschehen. Hess stellt ein hermetisches Zentrum und Beschützer dessen dar, was von der arischen Rasse in Deutschland noch vorhanden ist. Wenn wir überlegen und uns für einen Augenblick von diesem Ring zu befreien suchen, der uns mit einer kollektiven Hypnose umschließt, und an die absurde, unglaubliche Tatsache der Gefangenschaft von Rudolf Hess denken, etwas gänzlich außerhalb jeglicher Vernunft, über die niemand protestiert, keine der humanitären Institutionen, die für die Menschenrechte und für den Frieden in der Welt kämpfen, auch kein Papst. Ein einsamer Greis in einem enormen Gefängnis, das von Hunderten von Soldaten der vier mächtigsten Nationen bewacht wird, dort über mehr als 40 Jahre eingeschlossen ist, ohne dass er den Krieg verursacht hätte, ohne dass er etwas mit diesem Schwindel des Holocaust an den 6 Millionen Juden zu tun hätte, der Deutschland zu Beginn der Feindseligkeiten verließ. Wenn wir dies alles ernsthaft bedenken, kommen wir nicht umhin zu bemerken, dass sich etwas sehr Unheilvolles und Geheimes hinter dieser Tatsache verbirgt. Es genügt nicht die Angst der Engländer, Hess könnte die Übereinkunft mit dem König für seinen Flug offenbaren, noch sein Beharren auf die Erklärung über die Hypnose auf Entfernung und den Gebrauch seltsamer Drogen, die das erleichtern sollten. Es gibt noch etwas mehr, etwas Mysteriöses, das in den Bereich der Magie und der Esoterik gehört. Nach Hitler war Rudolf Hess der einzige sichtbare Eingeweihte des Dritten Reiches, Mitglied auf Lebenszeit der Thule-Gesellschaft. Aus einem besonderen Grund ist es erforderlich, ihn am Leben und gefangen zu halten.